Vicente López zerlegt das Wort genau in Korak Inka und leitet Korak vom Sanskrit Kravara ab, das Rabe bedeutet. Nun gut, die germanischen Sprachen sind indogermanische, deren Wurzeln aus dem Sanskrit kommen. Jedoch stammen alle aus Hyperborea, aus Ariana Baiyi, aus der ursprünglichen polaren Region. Dauer heißt Krage auf Dänisch Rabe. De Maillieu sagt uns, da es im Quechua kein einziges Wort gibt, das mit zwei Konsonanten anfängt, ist es logisch, dass sich ein Vokal zwischen dem K und dem R geschoben hat. Auf diese Weise verwandelte sich Krage in Korage und, weil es im Quechua kein G gibt, ergab sich daraus Korak und Korakenke, Korak Inka oder im Altgermanischen Korak Inga und Karawa Ink A im Indogermanischen. Ein Rabe, der auch vom Monte Meru kommt, also derjenige Vishnus, Wotans und Friedrichs Barbarossas ist. Er weist uns außerdem auf den polaren Punkt des am weitesten zurückliegenden Ursprungs hin, das Meer Kara in der Arktis. So auch eine der Parteien in dem großen Kampf des Mahabharata, die der Kovara. Genau wie der Inka und Wotan hat der indoarische Gott, der blonde Gott der Veden, Vishnu, als Träger einen Vogel, Garuda. So bringt Pedro Sarmiento de Gamboa einen Sinn hinein, wenn er sagt, dass der Vogel des Inka Indi heißt. Esoterisch gesehen hatte dieser etwas mit Indien zu tun. Cusco ist der Name der Hauptstadt des Inka-Imperiums, das heute Cuzco geschrieben wird. Garcilaso behauptete, dass das Wort zu der privaten Sprache der Inkas gehörte und Nabel der Welt bedeutet. Genau wie Lhasa im Tibet. De Maillieu findet den Ursprung von Cusco im finnischen Keskus, das Mittelpunkt heißen soll, und behauptet, dass sich viele germanische und skandinavische Ausdrücke in die finnische Sprache eingeschlichen hätten, sodass es möglich ist, dass es auch umgekehrt geschehen konnte und finnische Ausdrücke von den Skandinaviern benutzt wurden. Er glaubt auch, dass es möglich sein könnte, dass einige Finnen an der Wikinger-Expedition von Ullmann teilgenommen haben, denn diese rekrutierten des Öfteren fremde Soldaten. Alles kann sein oder nicht sein. Wichtig ist, dass Keskus und Cusco dasselbe bedeuten, Nabel, Mitte, Stadt der Mitte, Midgard, Mediolanum, Mailand. Und das war Cusco, zunächst für die Atumarunas, danach für die Inkas. Die indoeuropäischen und die Sanskrit-Wurzeln des Quechua kann man entdecken. Wir werden einige wenige Beispiele anführen, da schon Vicente López 1300 Ausdrücke übermittelte, wie wir schon sagten. Apani bedeutet tragen, aufheben. In Sanskrit apa, althochdeutsch aber. Merkwürdig, in Chile sagen wir jemanden apa heben, wenn wir eine Person auf der Schulter tragen. Doch das kommt nicht aus dem Quechua, sondern über die Westgoten aus dem Altgermanischen, wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden. Kunani, predigen, raten, leiten. Sanskrit Kun, die Wurzel von Kundalini. So lehrten die Weisen Amautas von Cusco Kundalini zu führen, die Schlangenlinienkraft der psychischen Wirbelsäule. Sie vollzogen ihre Einweihung. Kamani, schaffen, erzeugen. Sanskrit Kama, Liebe, Wunsch. Chakra, Farm, Kreis. Sanskrit Akra, Kreis. Zentrum der psychischen geistigen Energie, entgegengesetzter Punkt zu den Geflechten, wie wir im ersten Teil dieses Buches sahen. Hua Hua, Kind, irisch Hua Ua, Sohn. In Chile nennt man die Kleinstkinder Gua Gua. Pirka, Wand, Mauer, Sanskrit Pritz, vereinigen, verbinden, altdeutsch Pfirk. Rimani, sprechen. Dänisch Rim bedeutet Reim. Wir könnten so fortfahren. Zur Schrift sagten wir schon, was darüber gedacht wird. Ist es da nicht sonderbar, dass die geheime Sprache der Inkas Runa Simi genannt wurde? Das Drama der Hyperborea in Tiahuanaco. Vom ersten Tiahuanaco wissen wir gar nichts. Es wird mit Lemuria, mit Mu, mit Gondwana in Verbindung gebracht. Es war ein Seehafen, der plötzlich tausende von Metern hinauf in die Andenkordillere gehoben wurde. Es war auch die Eingangstür zur inneren Erde, die von den Hyperboreern des goldenen Zeitalters erbaut worden war. Wir sagten, dass die alten Steine Veränderungen in der Richtung ihrer Kreise magnetischer Linien aufweisen, was auf einen Wechsel der Position des physischen und magnetischen Pols hinweist. Die Erde hat bei vielen Gelegenheiten ihr magnetisches Feld umgekehrt. Dieses Feld ist auf irgendeine Weise mit der Umdrehung des Planeten verbunden. Auch die kreisförmigen Linien der Schneckenhäuser und ihr Richtungswechsel im Laufe der Zeiten ist bezeichnend. Nicht nur die Erde hat auf diese Weise ihre Position und ihre Ellipse verändert, auch die Sonne. Deswegen ist die Kosmogonie der sechs Sonnen aufschlussreich, von denen fünf auf schreckliche planetarische und kosmische Katastrophen zurückzuführen sind. Es wird erzählt, dass die ägyptischen Priester vom König von Persien, Ziro, in einem unterirdischen Tempel eine Darstellung der umgekehrten Erde gezeigt hätten, so wie sie tausende von Jahren vorher gewesen war. Ich glaube, dass das große Geheimnis der Zeitalter sich in Tiahuanaco befindet, in dem Namen Chilhi oder Chile und auf den Osterinseln Matakiterani, Rapanui, Hotu, Matua, auch Nabel der Welt. Denn Tiahuanaco war der Eingang zu einer inneren Welt, zur hohlen Erde, das heißt zu allen jenen verzauberten Städten Midgard, Agartha, Paititi, Elelin, Gran Quivira, Trapalanda, Mbae, Bera, Guazu, die glänzende Stadt Eldorado und die Stadt der Cäsaren, der amerikanischen und universellen Legende. Während der Blütezeit des ersten Tiahuanaco als Seehafen mit offenem Eingang zur inneren Erde, zu Agartha, zur Stadt der Cäsaren, waren diese Städte auch für die Wesen der Erdoberfläche zugänglich, weil diese Wesen zur reinen arischen, hyperboreischen und polaren Rasse gehörten, die unvermischt von Venus kam. Es waren die Götter, die himmlischen und unsterblichen Siddhas, die Divyas. Nach der Katastrophe, die inmitten des Pazifik nur die Osterinsel Matakiterani einsam übrig ließ, die einst der heilige Gipfel eines enorm hohen Berges des untergegangenen Kontinents war. Und auch auf jenem unsicheren, nackten Erdstreifen, gezückt wie ein Schwert, das seine Scheide verlor und darum Chilhi, Chile genannt wurde. Gemeinsam symbolisieren sie das große Geheimnis, das schreckliche Mysterium. Deshalb und seitdem sind die Nachfahren der hyperboreischen Arier einer nach dem anderen in diese Breiten gepilgert, auf der Suche nach den heiligen Legionen ihrer göttlichen Vorfahren und den Eingängen zu den Tiefen der Erde, zum Paradies Asgard, Agartha, zu jener uneinnehmbaren Zuflucht. Genau wie die Vögel, die in Richtung eines Atlantis fliegen, das es nicht mehr gibt. Doch die Türen hatten sich bereits geschlossen. Hinter dieser Melodie verbirgt sich das Geheimnis der Zeitalter. Weil die Verbindung mit dem Ursprungsstern nicht mehr von der Erdoberfläche hergestellt werden kann, sondern nur von innen her, von ihrem doppelten Astral aus. Dort im Innern ist es, wo sich die Hangare der Vimanas befinden, die Vimana Kriyas, die einzigen, die in der Lage sind, die enormen Entfernungen zu überbrücken und durch die schwarze Sonne, durch die Leere zu gehen, bis sie den grünen Strahl über den Wotan-Luzifer-Stern erreichen.